Disclaimer. Achtung! Dieser Artikel kann Hinweise auf Produkte enthalten, die zur empirischen Fallstudie notwendig waren. Da dies kein Warentest im herkömmlichen Sinne darstellt, wird sich an dieser Stelle in aller Form entschuldigt. Wer kennt das nicht? Es ist heiß im Staat Dänemark, aber auch in der eigenen Großstadt, die in einem Kessel liegend die Grillstufe des Backofens angeschaltet hat. Hitze von oben und unten. Und selbst im fast nackten Zustand kann man erfühlen, wie sich ein Brathähnchen in der Röhre fühlen mag. Die Luft ist stickig, diesig. Eine Glocke mit wabernder und stehender Luft heizt das Ganze weiter an. Die Schweißporen streiken, da die körpereigene Kühlung längst überfordert ist. Die Gedanken richten sich im Halbwahn auf nur ein Ziel: Sommerfrische. Ab zum Meer, raus aus dem Glutofen, hinein in die steife, angenehme Brise. Irgendwo auf eine Insel, auf der Touristen das Kommando längst übernommen haben. Doch oh Wunder, ganz viele kennen das nicht. Aus vielerlei Gründen ist die Zahl derer, die sich das nicht leisten können, in den Jahren stetig gewachsen. Familien, die schlichtweg zu wenig Geld verdienen, um gleichzeitig in einer gekauften Erdgeschosswohnung einen Infinity-Pool zu betreiben, sind oft ohne ausreichende Mittel. Und auch Singles, die ihr Geld dafür ausgeben, um den Ausbau ihrer mal so netten Altbauwohnung zu ermöglichen. Da die Zahl der einmal getragenen Kleidungsstücke unmöglich mehr in die beiden begehbaren Kleiderschränke passen, können es nur per Kredit finanzieren. Die Welt ist schon arm dran. Aus diesem Grund und aus rein kapitalistischen Aspekten natürlich, hat ein Unternehmen, das zuvor mit seinem Produkt auf dem Holzweg war, Glowing Gelatine Zuckerform Drops, wirken eher abschreckend auf Käuferinnen und Käufer, die befürchten, selber dann nachzuglühen, was nachts den empfindlichen Schlaf in der Gluthitze weiter stören könnte. Dieses Unternehmen also hat ein Produkt entwickelt, das die Sommerfrische in die eigene Wohnung bringt, in den eigenen vier Wänden das Gefühl von Urlaub zu verspüren. Ist so erfolgreich, dass niemand mehr in den Urlaub fährt. Nur wenige Jahre später sind Massen von Urlaubsorten wirtschaftlich ruiniert. Nur ein einziges Dörfchen hat die grandiose Idee, im Urlaub vor Ort verschiedene Erlebnisse zu ermöglichen. Man kann als Gast von einem ins andere Zimmer umbuchen. Geht von der Wüste in die Berge, in die Antarktis bis nach Patagonien. Und es bleibt ein Renner, woanders hinzugehen, ohne sich großartig bewegen zu müssen. Und die Moral von der Geschichte? Sind wir ehrlich? Ist es in Dänemark wirklich heiß? Oder ist das nur ein Marketing-Gag?